driftet vielleicht jeden dritten Abend in den Keller, den sie selber mit Musik beschallt, die von uns geschrieben wird, wobei wir unsere Instrumente reiten und dazu Gesang bestreiten. Samstag, Sonntag, Mittwoch treffen wir uns und dann merken wir auch manchmal, dass ja keiner von uns vier so richtig singen kann und wir deshalb vielleicht für unsere Musik keine Kohle kriegen. Dabei haben wir doch Spaß, doch sind wir noch keine Rockstars. Wir sind keine Rockstars, aber das kann ja noch werden. Das kann noch werden. Wir sind keine Rockstars, aber wir haben Zeit. Technik auch für uns erschwinglich ist, haben wir unser Album rausgebracht und tagsüber und in der Nacht viel Arbeit damit verbracht und dennoch fahren wir nach jeder Probe durch das Dunkel ohne Licht am Fahrer mit besoffenem Kopf, der überschattet ist vom tief verhangenen Wolkenhimmel, greifen nach den nächsten G in einem Laden, wo einer sagt, ihr kriegt nen Huni und ne Kiste Bier für das, doch glaubt jetzt nicht, ihr wäret Rockstars. Wir sind keine Das kann ja noch werden. Das kann noch werden. Wir sind keine Rockstars, aber wir haben Zeit. Wir sind keine Rockstars, aber das kann ja noch werden. Das kann noch werden. Wir sind keine Rockstars, aber wir haben Zeit. Wahrscheinlich irgendeiner, der ganz einfach nur ein halber Journalist sein wollte, der den Himmel lang ein paar Sternchen ärmer machte und sie in Stein verwandelt hat. Die Definition war falsch und auch wir liefern keine, denn das wäre ja nun doch recht eingebildet. Doch wir zerbrechen die Schranken und wissen in Gedanken, dass die Musik der Sterne nur erklingt aus der Ferne. Nur wir wissen wirklich, wie man Erleuchtung findet. Und so klingt es. Wir sind alle Rockstars. Wir sind alle Rockstars. Der Zeit ist Geld. Wir sind alle Rockstars.